Yeah. Mo Phoenix, Funkweiler 45, Hannover 3-0. Casey Rebez, Rupert 45. Ich hab etwas Pain in der Brust. Das sind nicht meine Tränen, die fließen. Das sind die Tränen dieser Welt. Die Welt, die lebt so vor sich hin und sieht nicht, wer hier weint. Die Großen leben ihr Leben blind, vergesst nicht, wer ihr seid. Verurteilt Kinder, Menschen, Länder, tut der Heimat weh. Doch wie soll es weitergehen? Den anderen schenkst, es bringt dich zu dem Ort, wo man Hass nicht kennt. F für Familie, Freundschaft, Frieden, das Feuer und die Flammen in dir lässt dich besiegen. F für die Furcht vor den Feinden, schau nach vorn, leg das Negative nur kurz beiseite. N für den Neid, du denkst nur an dich alleine, versuchst zu vermeiden und den Kuchen zu teilen. U für die Ungeduld, für all die Unruhen und die Stifter, die für die Unruhen einen Grund suchen. N für die Not, zeig Zufriedenheit, denn in dritten Ländern kämpft man um Brot. G für den einen Gott und unser Glauben, sie können uns verbrennen, doch die Hoffnung nicht rauben. Nein!